Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 132 des Gabelbissen Podcasts. Heute darf ich euch kulinarisch mal in den Süden von Österreich entführen, nämlich nach Kärnten. Und zwar darf ich euch heute einen ganz, ganz typischen Käse dieser Region vorstellen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn man den Käse bei euch nicht kaufen kann, zum Beispiel wenn ihr in Deutschland wohnt, in der Schweiz oder wo auch immer ihr mich hört, den könnt ihr dort leicht selber machen. Vorausgesetzt, man kann bei euch Topfen bzw. wie es in Deutschland heißt, Quark kaufen. Ja, klingt spannend, oder? Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an und ich verrate euch, um was es eigentlich geht. Heute geht es um den sogenannten Glundner Käse oder Glundner Kas genannt. Wie bereits vorher erwähnt, handelt es sich dabei um einen ganz, ganz typischen Käse aus Kärnten und er zählt laut Codex Alimentarius Austriacus zur Gattung der Kochkäse dazu. Es handelt sich im Endeffekt beim Glundner Kas um einen sogenannten streichfähigen Sauerkäse und die Basis von dem Ganzen ist Magertopfen. Ganz streng genommen ist der Bröseltopfen oder auch Bauerntopfen genannt, aber den bekommt man zumindest hier im Raum Wien jetzt nicht so leicht und von daher Magertopfen. Weiters kommt in den Glundner Kas noch rein Salz und Kümmel und das war es dann auch schon wieder. Das Ganze wird so gemacht, dass der Topfen reift, danach wird er geschmolzen und im Anschluss gelunden. Und darunter versteht man so eine Art Rösten. Das Wort Linden oder eben Lunden bedeutet eigentlich von früher her, dass man etwas mit Mehl in der Pfanne angeröstet hat. Beim Glundner Kas wird nichts mit Mehl gemacht, aber weil der Vorgang eben ähnlich ist, nennt man das halt auch, dass er gelundet wird. Durch diesen Vorgang verändert der Topfen seine Farbe. Der wird dann so blassgelblich, teilweise kann er ganz leicht grünliche Nuancen erhalten, aber keine Sorge, das Grün hier beim Glundner Käse ist absolut nicht schlimm. Wenn es außen rundherum ist und dann auch noch Pelz bekommt und grün ist, ja, dann würde ich sagen, bitte nicht essen. Aber der reguläre Glundner Käse, der eben so einen leichten grünlichen Ton hat, das ist vollkommen normal, das gehört zu diesem Käse einfach dazu. Ja, und durch die Zugabe vom Kümmel erhält er einen ganz speziellen Geschmack, aber auch einen Geruch. Wobei natürlich der primäre Geruch beim Glundner Kas daher rührt, dass es sich um einen Sauerkäse handelt. Er wird oft in den Medien gerne so als Magerkäse angesehen. Das kann man nicht eindeutig sagen beim Glundner Käse. Das hängt ganz stark von der Zubereitung ab, wie er gemacht wurde. Man kann ihn mit relativ wenig Fett zubereiten. Ja klar, dann habe ich einen sehr mageren Käse, weil Magertopfen enthält er schon relativ wenig Fett. Und wenn ich dem auch nicht viel zuführe, Logo, ist, sage ich mal, ein Magerkäse, den man auch zum Beispiel für Diäten oder wenn man generell abnehmen will, sehr gut verwenden kann. Hat aber einen Nachteil. Er hat weitaus weniger Geschmack. Wenn man hingegen viel Butterschmalz oder generell Butter verwendet zum Glunden, erhält man einen weitaus kräftigeren Käse, der viel, viel mehr Geschmack hat. Na Logo, wir wissen ja, Fett ist ein Geschmacksträger und Butter an sich hat ja auch schon wunderbaren Geschmack und das verstärkt dann einfach das herrliche Aroma, das bei diesen gereiften Topfen rauskommt. Und die Bäuerinnen oder Produzenten, sagen wir mal so, in Kärnten haben natürlich ihre Geheimrezepte und so, die geheimen Angaben, wie viel Butter sie verwenden. Bei meinen Recherchen habe ich gelesen, je mehr Butter, desto besser. Tja, ich meine, wenn es da mal mehr Butter wird als eigentlich Käse, dann würde ich sagen, ist das Ganze bedenklich, aber ich denke, so weit wird dann schon keiner gehen. Was den Glundner Käse auch noch auszeichnet, dass er ein eher zähflüssigerer Käse ist. Es gibt ihn, glaube ich, schon auch in eher festerer Konsistenz, aber so wie ich ihn kenne, ist das eher was Zähflüssigeres und der wird dann zum Beispiel gerne in Bechern verkauft Und soweit ich mich noch gut erinnern kann an unsere Urlaube in Kärnten, wird der auch in so eine Art Plastiksackerl oder vakuumierten Plastikbeuteln mehr oder weniger verpackt und verkauft. Gegessen wird der Glundner Kaas gern zu Jause, da wird er schön auf Schwarzbrot gestrichen. Ihr wisst, ich habe aber vorher gesagt, dass er zähflüssig ist, dadurch geht das recht gut. Und teilweise habe ich ihn auch als Fülle für die Kärntner Kaasnudel gesehen. Das würde ich jetzt aber sagen, ist jetzt nicht wirklich typisch für dieses Gericht. Wir erinnern uns ja an die Folge, die ich schon mal gemacht habe über die Kärntner Kaasnudel. Da kommt schon noch Topfen rein. Ja? Das ist schon so eine Topfenfülle, aber nicht der Glundner Kaas. Da kommt eher frischer Topfen rein. Aber wie gesagt, es gibt durchaus Rezepte, wo der reinkommt. Sonst wird er beim Kochen eigentlich, was ich so bei meinen Recherchen gesehen habe, nicht wirklich verwendet. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen historisch an, beziehungsweise schauen wir uns im Zuge dessen auch mal die Kärntner Almwirtschaft ein bisschen an. Generell zum Sauerkäse. Den kennen wir eigentlich schon sehr, sehr lange, nämlich seit so 7000 Jahren herum, und zwar wurde der von den Sumerern entdeckt. Und diese Technik, die Sumerer haben das nicht mit Absicht gemacht, das war ein reiner Zufall, dass das so entstanden ist, aber man hat dann halt gelernt, und diese Technik wurde im Laufe der Zeit immer mehr verfeinert und verbessert. Ja, und wie so oft waren es die Römer, die das Ganze dann in Europa mehr oder weniger verteilt haben, das Wissen. Und die Römer waren auch ein Volk, die bereits die Technik von Koch- und sogar Schmelzkäse kannten. Also könnte man sagen, das Rupp, das Besteck vom Käse, wie wir es ja vor der Werbung erkennen, das konnten schon die Römer eigentlich machen. Ich meine, okay, das von den Römern war vermutlich natürlicher und ohne irgendwelche Zusatzstoffe, die man heute reingibt, aber Schmelzkäse war, wie gesagt, bei den Römern schon etwas Bekanntes. Der Glundner Käse selber ist ja auch ein Sauerkäse und der geht eben auf die kärntnerische Almwirtschaft zurück. Und zwar, Almwirtschaft kann man sich so vorstellen, da wurden im Frühjahr oder im Frühsommer die Kühe mit den Sennerinnen auf die Alm gebracht und man hat der Sennerin, das waren nämlich vorwiegend Frauen, die diesen Beruf ausgeübt haben, wurden natürlich eine Grundbasis an Lebensmitteln mitgegeben, wie Brot und Speck und sonstige haltbare Sachen halt von damals, was man so hatte, zu den Trumm verladen und mit den Tieren auf die Alm gebracht. Spannend finde ich ja, dass eigentlich diese schwere Arbeit primär von Frauen erledigt wurde. Aber ja, vielleicht hatte das auch andere Gründe, weil sie damals auch eigene Gärten angelegt haben und das war, glaube ich, zu jener Zeit noch nicht unbedingt das, was Männer so unbedingt gemacht haben, so ein bisschen Gartenwirtschaft herum. Aber egal, kommen wir zurück zur Almwirtschaft. Die Sennerinnen waren eigentlich mit ihren Tieren allein bis in den Juli hinein. Da waren sie komplett auf sich allein gestellt und erst am sogenannten Jakobstag kam dann der Bauer auf die Alm hinauf, brachte Nachschub von Proviant etc. und es wurde ein Fest gefeiert. Die Sennerinnen haben da Tiere geschlachtet, meistens Schafe, teilweise wurden da sogar Schweine oben gehalten und haben eben zu Ehren des Jakobstags dann die Tiere zubereitet und den restlichen Teil, der nicht für diese Feier gegessen wurde, den hat der Bauer dann wieder mit ins Tal genommen. Der Arbeitstag seiner Sennerin war eigentlich ein sehr, sehr harter. Der ging schon um 4:30 in der Früh los und da hat sie dann zunächst einmal die Kühe in die Almhütten oder in den Stallbereich, sagen wir mal so, getrieben. Also in die Almhütten nicht, da hat sie ja gewohnt, aber in den Stallbereich natürlich. Und da hat sie dann mal die Kühe gemolken. Danach wurde die Milch zentrifugiert und einmal beiseite gestellt. Im Anschluss hat man sich um die Stallarbeiten gekümmert. Das heißt, man hat das Futter für die Tiere geschnitten, man hat ausgemistet und was halt sonst noch alles in einem Stall anfällt. Danach hat man das Mittagessen zubereitet und das war natürlich aufgrund der Umgebung und der ganzen Umstände, die man auf so einer Alm hatte, ja sehr, sehr einfache Gerichte. Man hatte da primär so Sachen wie Suppen oder Sterz. Und ein ganz einfaches Beispiel einer Suppe wäre zum Beispiel, Man hatte das Schmalz erhitzt. Das Ganze hat man dann mit Wasser gelöscht und frische Bergkräuter dazugegeben. Dann hat man es ein bisschen gekocht und das war's. In das Einlage hat es dann ein altes Brot gegeben, so ein trockenes Brot, das halt von den letzten Tagen übrig geblieben ist. Und ja, dann hat noch eher Sterze, waren natürlich alle eher fettlastig, weil die Arbeit war hart und die Sennerinnen brauchten da einfach die Energie zu dem Ganzen. Nachmittags wurde dann die Milch einmal weiterverarbeitet, man hat daraus Butter gemacht, Tropfen und andere Milchprodukte, beziehungsweise man hat auch dann den Käse gemacht. Man jetzt nicht nur den Glundner Käse, sondern auch halt Bergkäse-Varianten. Die ja der Hauptgrund waren, warum eben die Sennerinnen da oben was produziert haben. Die Hauptaufgabe übrigens, und das fand ich ja auch interessant, einer Sennerin oder auch eines Senners hat es ja auch gegeben, aber halt nicht so viele, bestand ja darin eigentlich, sich um die Tiere zu kümmern. Das Wichtigste für die Sennerin waren die Tiere und es war ganz, ganz schlimm, verständlicherweise, wenn ein Tier verloren geht. Und so haben die eigentlich das Hauptaugenmerk wirklich auf die Tiere gelegt. Und die Käseproduktion oder generell die Produktion von Produkten war jetzt, wie soll man sagen, jetzt mehr nebensächlich. Heutzutage ist es bei den Sennern ein bisschen anders als früher. Ja, und am frühen Abend dann wurde das Vieh erneut gemolken und die Milch ebenfalls weiterverarbeitet. Und zwischen den ganzen Sachen hat dann die Sennerin noch Wanderer, die des Weges kamen, versorgt, wobei es damals nicht so üblich war, dass man ihnen Speisen angeboten hat, über sie Brot mit Käse oder Topfen. Das haben die Wanderer in der Regel immer selbst mitgebracht. Was man ihnen aber gegeben hat, war zum Beispiel ein bisschen Buttermilch oder man hat ihnen Sauermilch verkauft oder vielleicht einmal einen Ansatz Schnapserl, weil das hat man auch oben gern auf der Alm gemacht. Dass man mit verschiedensten Kräutern oder Pflanzen Schnäpse angesetzt hat, beziehungsweise wurde ein Fichtenwipfelsaft als Erfrischungsgetränk angeboten und verkauft. Das kann man sich so vorstellen, da wurden Fichtenwipfel, das sind die frischen Triebe der Fichte, die wurden gepflückt und dann schichtweise in ein Gefäß gegeben, also eine Schicht Wipfel, dann eine Schicht Zucker, dann wieder Wipfelzucker und bis halt drauf und die oberste Schicht war dann wieder Zucker und der Zucker hat dann die ätherischen Öle und so weiter aus den Wipfel geholt. Das Ganze wurde dann mit Wasser verdünnt und neben den Wanderern angeboten. Ja, und dann natürlich, was auch noch eine wesentliche Aufgabe war, dass der Garten gepflegt wurde. Man hat da frisches Gemüse, also Gemüse angebaut, kultiviert, Erdäpfel zum Beispiel, aber auch Karotten und so weiter, weil man wollte natürlich nicht nur Sterz und Suppe essen, man wollte dann zur späteren Jahreszeit vielleicht auch mal ein bisschen was anderes haben. Ja, und natürlich geputzt wurde auch. Und die Wanderer, und das finde ich ja auch sehr interessant, die waren ja auch wesentlich. Die brachten nämlich nicht nur das Geld, also der Nebenverdienst zum Verkauf von den Getränken und so weiter, sondern die hatten auch noch eine andere Aufgabe. Sie waren so, wie kann, soll man sagen, eine Art Kurier. Sie brachten die Güter des täglichen Bedarfs, was die Sennerin halt verkaufen wollte, mit ins Tal hinunter. Ein paar wenige halt. Und sie gab ihnen auch Einkaufszettel mit. Und der Wanderer hat ihn dann eingesteckt, ist runtergegangen ins Tal zur Kreislerei, hat es dem Kreisler dort gegeben, weil der hat natürlich gewusst, das ist die, wie auch immer, hat das alles zusammengestellt. Und wenn der nächste Wanderer dann auf diese oder jene Alm raufgegangen ist, hat der Kreisler ihm das einfach mitgegeben und der hat der Sennerin dann die Waren gebracht. Also man sieht, der Wanderer war nicht nur zum Spaß unterwegs, der hat auch wirklich da geholfen, das System zu erhalten. Ja, und wie bereits erwähnt, teilweise hat man dann auch halt so Produkte, die jetzt schneller kaputt werden, mal mit ins Tal genommen, wie Almbutter oder eben auch den Glundner Käse. Die anderen Käsevarianten, wie zum Beispiel jetzt der Bergkäse etc., die wurden dann erst mit dem eigentlichen Almabtrieb zurück ins Tal gebracht. Ja, nur wie kam es denn jetzt eigentlich zu diesem Glundner Käse? Der eigentliche Ursprung, wer es genau und wo erfunden hat, der ist leider so gut wie unbekannt. Also da findet man relativ wenig darüber. Was man sagen kann, dass diese Technik, um eben diesen Käse herzustellen, bei Sennerinnen und generell bei den Bauern schon lange angewandt wurde. Eben um, wie es halt so oft üblich war, etwas haltbarer zu machen. Und hat das nämlich aus einem Grund gemacht. Der Topfen auf der Almglade ist einem generellen Reifeprozess unterstanden. Ja, man konnte ja da oben nicht kühlen. Kühlschränken und sowas, da war man noch meilenweit davon entfernt, dass das erfunden wurde. Und auch diese Eisschränke, die man kannte, und Keller, so in dem Sinne, gab es ja dort nicht. Und durch die Reife gewann der Topfen relativ schnell an Schärfe. Naja, das kann man dann nicht mehr essen. Und man wollte eben ab einem gewissen Reifegrad verhindern, dass der Topfen überreif wird. Oder gar verdirbt, was natürlich passieren kann. Logo. Und so hat man eben dann diese Technik angewandt. Man hat den Topfen in der Pfanne erhitzt und somit den haltbarer gemacht. Und damit das Ganze nicht braun wird, hat man dazu noch Butter gegeben, die mehr oder weniger das vom Anbrennen ein bisschen schützt. Ja, und so war er dann geboren. Er war im Grunde wieder mal ein Produkt, das daraus entstanden ist, wenn man etwas haltbarer machen wollte. Das kennen wir ja vom Geselchten, vom Speck, wie auch immer. Und wie es auch immer so ist bei diesen Produkten, heutzutage sind die eine Spezialität. Damals, wie gesagt, gemacht, damit man es länger genießen kann. Und heutzutage ein Produkt, das von vielen Leuten sehr geschätzt wird. Vorhin habe ich euch ja erzählt, den Grundner Käse kann man selber machen. Und da möchte ich euch jetzt das Rezept dazu verraten. Wenn ihr keinen selber kaufen könnt, dann macht ihn euch einfach selber zu Hause. Das geht wirklich relativ einfach. Ich sage es gleich vorweg. Es kann durchaus zu einer intensiveren Geruchsnote bei euch im Haus oder in der Wohnung kommen. Auf alle Fälle, für Glundner Käse benötigen wir 1 Kilogramm Topfen. Und hier würde ich sagen Magertopfen, und wenn ihr es bekommt, nehmt es am besten einen Brösel oder Bauerntopfen. Weiters 100 Gramm Butterschmalz, bei Bedarf auch gerne mehr, das ist dann ganz euch überlassen. Salz, gemahlen natürlich oder halt schon klein, und Kümmel. Zunächst einmal muss man den Topfen schön fein zerbröckeln und in einer flachen Schüssel schön dünn verteilen, also eine schöne dünne Schicht in dieser Schüssel machen. Das Ganze wird dann mit einem sauberen Tuch bedeckt und so, naja, für 3 Tage lässt man das dann reifen. Und ihr kennt es, dass er fertig ist, weil er hat dann so einen, einen stechenden Geruch. Sobald es dann so mit mehr oder weniger stechend riecht, ist dann der Topfen reif zur Weiterverarbeitung. Während der 3 Tage sollte man den Topfen immer wieder etwas auflockern. Also nicht so liegen lassen, die 3 Tage sind immer wieder mal ein bisschen auflockern. Und sobald er dann die gewünschte Reife erreicht hat, wird das Ganze mit Salz und Kümmel gewürzt. Beim Kümmel übrigens ganzen Kümmel verwenden, nicht gemahlenen. Danach wird in einer Pfanne das Butterschmalz zum Schmelzen gebracht und dieses Topfengemisch kommt einmal hinein. Und unter ständigem Rühren, immer schön langsam umrühren, auch nicht zu viel Temperatur nehmen, bringt man dann eben diesen Topfen zum Schmelzen. Und sobald diese Masse flüssig ist und schön kompakt ist, also es wirklich eine einheitliche Masse ist, kann man dann, wenn man möchte, gerne noch etwas frischen Topfen dazugeben, also unterheben. Muss man nicht machen, kann man machen, wenn man möchte. Bereichert den Geschmack meines Erachtens nur. Ja, und danach ist er eigentlich schon fertig. Dann füllt sie ihn ab, am besten in ein Glas oder auch in einen Plastikbeutel, Plastiksackerl, je nachdem, was euch zur Verfügung steht. Und das Ganze kommt dann in den Kühlschrank und da lässt man es dann abkühlen. Und dann könnt ihr euren Glundner Käse auch schon essen. Ob er so gut schmeckt wie von den Sennerinnen oder Sennern aus Kärnten, kann ich euch schwer sagen. Er ist sicherlich gut, aber dort, wo er ursprünglich herkommt und wo er halt typisch ist, die haben halt schon so ihre Tipps und Tricks und finden, was sie machen, damit er ganz, ganz besonders gut schmeckt. Aber ich finde, so selbstgemachter Glundner Käse, der kann schon noch was. Und wenn man es nicht wirklich, wie gesagt, nicht bekommt, ist das immer eine nette Sache, wenn man sich sowas doch selber machen kann. Bevor ich jetzt zum Ende der heutigen Folge komme, gibt es noch ein wenig Hausmeisterei. Kommen wir gleich zum ersten und großen Punkt. Ich plane, den Gabelbissen eventuell zu erweitern. Und zwar möchte ich ein wenig über den Tellerrand schauen. Das heißt, Tellerrand schauen, ich schaue über Österreichs Grenzen hinaus, was es da noch so alles gibt. Aber was mir sehr, sehr wichtig ist, der Bezug zu Österreich soll erhalten bleiben. Daher plane ich eben, Gerichte aus den ehemaligen Kronländern der österreichisch-ungarischen Monarchie mit in den Gabelbissen aufzunehmen. Das heißt, dass ich sämtliche Länder, die eben zu Österreich-Ungarn damals gehört haben, mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehme. Wieso und warum? Ich habe euch ja schon öfter erzählt, dass viele Küchen, wie zum Beispiel die böhmische Küche, sehr großen Einfluss auf unsere heutige typische Küche hier in Österreich hatten. Ich denke da nur an so Sachen wie die Bobil-Datschkal zum Beispiel. Ist von den Böhmen zu uns gekommen, wurde in Österreich aber dann abgeändert und ist ein eigenständiges Gericht geworden. Oder das Gulasch zum Beispiel, Wiener Saftgulasch, wir erinnern uns an die Folge, wurde ursprünglich in Ungarn gemacht von den Hirten. Hat man dann in Wien anders gekocht und wurde eben das heutzutage berühmte und sehr geschätzte Saftgulasch daraus. Und weil eben diese Länder, die ehemaligen Kronländer, so einen starken Einfluss auf Österreich hatten, habe ich mir gedacht, könnten wir die doch auch in den Gabelbissen einfließen lassen. Weil die bieten noch genügend Gerichte, die zwar auch zu Zeiten der Monarchie bei uns groß gegessen wurden, beziehungsweise noch immer, aber jetzt so nicht hundertprozentig einen starken Einfluss auf unser Land hatten und auch nicht wirklich eingebürgert wurden. Und diese Kategorie möchte ich dann eben euch als Blick über den Tellerrand präsentieren. Und das Ganze rennt dann quasi nach dem gleichen Prinzip ab, wie so eine reguläre Folge hier im Gabelbissen ist. Wie zum Beispiel die heutige Glundner Kars-Folge war. Jetzt würde mich mal interessieren, wie findet ihr die Idee? Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Wenn einer jetzt meint, na bitte nicht, dann kann er oder sie mir das gerne als Kommentar unter gabelbissen.at zur aktuellen Folge sagen. Oder ihr könnt mir auch gerne ein Audiokommentar zukommen lassen. Schreibt es mir einfach oder sprecht mir einen Audiokommentar ein, wie ihr die Idee findet. Ich persönlich denke, es würde den Gabelbissen sehr, sehr bereichern. Und ja, würde mir Spaß machen, wenn ich auch ein bisschen über den Tellerrand und so in die ehemaligen Länder Österreichs blicke und schaue, was die so alles Traditionelles kochen. Und weil ich es vorher erwähnt habe, Audiokommentar. Das könnt ihr mir jetzt ganz, ganz einfach zukommen lassen. Und zwar poste ich euch in die Shownotes zur aktuellen Sendung beziehungsweise generell auf der gabelbissen.at Website einen Link zu einem Dropbox-Ordner. Und dort könnt ihr ganz einfach eure Files hinkopieren. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ihr müsst nicht einmal einen Account bei der Dropbox besitzen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, eigentlich Dropbox interessiert mich nicht, da will ich gar keinen Account haben, kein Thema. Ihr klickt auf den Link. Da öffnet sich dann eine eigene Website von Dropbox eben und da zieht ihr dann einfach euer Audiokommentar rein, ohne euch zu registrieren oder anmelden zu müssen und das war's. Das landet dann bei mir und ich kann das Audiokommentar dann in einer der nächsten Folgen einbauen. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mal ausprobiert und mir ein paar Audiokommentare zukommen lässt. So, und einen kleinen Punkt hätte ich noch. Wer mehr von mir persönlich erfahren möchte, also meine Person, was macht er beruflich, was für Hobbys hat er noch außer Kochen, welche Musik hört er, welche Bücher liest er etc. etc., dem empfehle ich den Podcast Die Pott-Revue. Die Pott-Revue ist ein Interview-Podcast, bei dem es darum geht, andere Podcaster und Podcasterinnen vorzustellen. Und da war ich eben auch zu Gast, und zwar in der Folge 2. Das Ganze wird gemacht vom Sven, den kennt ihr sicherlich vom Raidinger Podcast, ist auch besser bekannt vermutlich als der Raiden. Und der Micha, den ihr vermutlich auch vom Raidinger her kennt oder von seinen eigenen Projekten, wie zum Beispiel dem Making Tracks. Die beiden haben mich interviewt. Wir hatten da wirklich ein nettes Gespräch und da könnt ihr dann so, ich glaube, 2 Stunden herum sind es geworden, lauschen, was ich denn noch so alles mache, wenn ich nicht gerade am Podcasten oder Kochen bin. dann kommen wir nun wirklich zum Ende der heutigen Folge. Sollte es von eurer Seite aus noch irgendwelche Fragen zum Glunkner Case geben oder zur Zubereitung, dann scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Ich helfe natürlich gerne weiter. Ja, und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gibt zu der Idee, dass ich den Gabelbissen in Sachen Gerichte etwas erweitere. Wie gesagt, der Bezug zu Österreich ist mir natürlich sehr, sehr wichtig, weil es soll nach wie vor ein Podcast bleiben, wo sich das Hauptaugenmerk um Österreich und seine Kulinarik dreht. Ja, dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.